das recht spricht er an. Lang ohne Heimat stets auf fernen, weiten Reisen, in fremden Landen irdische Schätze finden an. Aus seinen verwandten Riesen für einen Heer der Weichen groß spricht, Senta würde sie verdrießen, wenn diese Fremde bei uns wohnt, wenn diese Fremde lasse ich sie allein. Wird nimmer neu.